Auch der New Deal von Franklin D. Roosevelt, der in den USA 1935 erstmals eine Sozialversicherung einführte, war eine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise, die dazu geführt hatte, dass ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung ohne Arbeit war. Es ließ sich nicht mehr mit Ekel und Mitleid auf die Elenden herabschauen, die keine Funktion in der Gesellschaft gefunden hatten, denn auf einmal waren sie überall, als Nachbarn und Familienmitglieder und ehemalige Kollegen. Wenn allerdings das Abgrenzungspotenzial wächst, wenn es also wenige Arbeitslose gibt, dann werden die Arbeitslosen, wie der verrückte Wojciech, zum abschreckenden Beispiel. Denn sie tun nichts, was Sinn hat. Und sie tun nicht einmal etwas Sinnloses um der Sache wegen.